Die kaum versteckte Erregung Kolmar Puschis war bei einem Indianer eine Seltenheit. Dieser kurze Auftritt war von einer starken Spannung gewesen. Doch ließen wir uns nichts anmerken. Die Pferde wurden zur Tränke geführt und als erste Wache am Taleingang ging Pit Holbers fort, der dann von Tresco abgelöst werden sollte. Wir anderen saßen bald in weitem Kreis um ein Feuer herum und gaben Kolmar Puschi von unseren Vorräten ab, da wir glaubten, er habe nichts zu essen. Meine Brüder sind sehr freundlich zu mir, aber ich könnte ihnen auch Fleisch geben, dass sie alle satt würden. Wo hast du es? Bei meinem Pferd. Warum hast du das nicht mit hierher genommen? Weil ich nicht hierbleiben wollte. Es steht an einem sicheren Ort. Mein Bruder hält dieses Camp für unsicher? Nur für einen Einzelnen. Ihr könnt Wachen aufstellen, also habt ihr kaum etwas zu befürchten. Mein roter Bruder hat gehört, dass wir von Kansas heraufgekommen sind. Dürfen wir nun wissen, woher er gekommen ist? Kolmar Puschi kommt von daher und von dorther. Er ist wie der Wind, der alle Wege hat. Und wohin wird er von hier aus gehen? Dahin und dorthin, wohin sein Pferd die Schritte lenkt. Aber man muss doch wissen... Wenn Kolmar Puschi es weiß, ist es genug. Oho, ich brauche es also nicht zu wissen. Ihr seid ziemlich grob, finde ich. Das Bleichgesicht, das Hämmerdell genannt wird, nennt mich grob. War es vorher fein und höflich, mir den Mund öffnen zu wollen, wenn ich möchte, dass er geschlossen bleibt? Wer sein Ziel verschweigt, dem kann die Gefahr nicht vorauseilen, um ihn dort zu überfallen. Das mag sich mein dicker, weißer Bruder merken. Danke, werde ich tun. Meine lieben Freunde, ich weiß nicht, wie lange ich in dieser Nacht geschlafen habe. Tresco hatte inzwischen die Wache übernommen. War der vielleicht unaufmerksam gewesen oder... Na, jedenfalls weckte mich ein vielstimmiges Gebrüll auf. Und für einen kurzen Augenblick nahm ich einen Menschen wahr, der vor mir stand und mit dem Gewehrkolben ausholte. Ehe ich eine Bewegung machen konnte, traf mich der Hieb und ich fiel in eine tiefe Betäubung. Was ich nach meinem zweiten Erwachen sah, war nicht sehr tröstlich. Wir alle waren gefangen und gefesselt. Auch der Detektiv Tresco. Links von mir lag Winnetou, rechts der Digger Hämmerdel. Von Kolmar Puschi war nichts zu sehen. War er dem Überfall entgangen? Vor mir saß Mr. Cutter, der alte Rebel, und betrachtete mich voll Hohn. Von den 20 Weißen, die rund um uns saßen, kannte ich sonst keinen. Wie kamen Sie hierher in dieses Camp? Da fiel mir die Wasserflasche ein, und ich wusste Bescheid.